Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit musikalischen Glanzlichtern des vergangenen Jahres. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Ein Blues-Standard verwandelt sich in ein psychedelisiertes Riffmonster mit Querflöte, Wah-Wah-Gitarren und Echo-Effekten. Ziemlich genau 43 Jahre alt ist diese Musik. Smokestack Lightning heißt der Song. Diese Version des Rhythm-Blues-Hits aus dem Jahr 56 wurde im November 1968 aufgenommen, wie das Original in Chicago, für das Label Chess Records. Der Komponist und Sänger des Songs ist Chester Burnett alias Howlin' Wolf. Howlin' Wolf war 1968 58 Jahre alt und hatte eine deutliche Vorstellung, wie seine Musik klingen sollte, nämlich ganz bestimmt nicht so wie auf der LP mit dieser Version von Smokestack Lightning. Die entscheidenden Herren von Chess Records waren 1968 aber der Meinung, Howlin' Wolf und übrigens auch Muddy Waters sollten ihren Sound bei den Aufnahmen zu ihren neuen LPs modernisieren. Die Aufnahmen fanden zwar statt, die Platten wurden veröffentlicht, aber weder Muddy Waters noch Howlin' Wolf waren mit den Resultaten zufrieden. Von Howlin' Wolf ist das knappe Urteil Dog Shit überliefert. Pete Cozy, einer der jungen Gitarristen, die auf dem Album die Gitarrenläufe mit Verzerrern und Wah-Wah-Pedalen verzierten, erinnerte sich folgendermaßen an die Studioarbeit. Während der Aufnahmen sah er mich an und sagte, »Warum nimmst du nicht die Wah-Wahs und all den anderen Scheiß und schmeißt sie in den See? Und wenn du schon mal unterwegs bist, kannst du auch gleich noch zum Friseur gehen.« Pete Cozys Interesse an abgefahrenen Gitarrensounds und neuen Musikperspektiven brachte ihm schließlich die Mitgliedschaft in der Band von Miles Davis ein, 5 Jahre später, nach diesen Aufnahmen mit Howlin' Wolf. Pete Cozy spielte mit Miles Davis in den Jahren 1973 bis 1975. Im Jahr 2004 entstand in der Bluesfilmserie von Martin Scorsese eine Dokumentation, in der Pete Cozy und die anderen Begleitmusiker von den 68er Sessions mit Howlin' Wolf wieder aufeinander trafen und einen neuen Track einspielten. Die psychedelisierte Version von Howlin' Wolfs Blues ist in diesem Jahr erfreulicherweise als Vinyl-LP neu aufgelegt worden. Die Platte heißt wie damals The Howlin' Wolf Album und ist hiermit wärmstens empfohlen. 1968, das Jahr, in dem The Howlin' Wolf Album aufgenommen wurde, brachte eine Band junger Blues-Enthusiasten mit einer Coverversion eines 15 Jahre alten Songs von Floyd Jones in die Top 10 internationaler Hitparaden. On the Road Again heißt der Song, Can't Heat ist der Name der Band. Sänger und Co-Leader der Band war Bob Hyde. Der hatte 1968 schon eine Riesensammlung von alten Shellac-Platten mit Blues und bluesverwandter Musik zusammengetragen. 20.000 Stück sollen es damals gewesen sein. Ein paar seiner damaligen Schätze sind der Nachwelt überliefert worden, zum Beispiel diese geniale Nummer des Organisten Lenny D. aus dem Jahr 1955, Plantation Boogie. Lenny D. war damals 32 Jahre alt. Lenny D. mit Plantation Boogie. Thank you. Thank you. Im Glanzlichter des vergangenen Jahres geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk und das noch bis 3 Uhr. Und solche Glanzlichter können auch schon ganz schön alt sein. Das war gerade ein zweiter Rhythm and Blues-Schatz aus der früher einmal riesigen Shellac-Sammlung des Can't-Heat-Sängers Bob Hyde. Zu hören war gerade Driving Home Part 1 von Paul Gayton. Bob Hyde starb 1981 im Alter von nur 38 Jahren. In den letzten Jahren seines Lebens sah er sich gezwungen, Teile der Sammlung zu verkaufen, um seine Schulden begleichen zu können. Und das, was von der Sammlung nach seinem Tod noch übrig war, wurde schlichtweg geplündert, schreibt Walter de Padua, Radio-DJ und Blues-Koryphäe aus Belgien, besser bekannt als Dr. Boogie. Can't-Heat-Drummer Fito de la Parra hat einen kleinen Teil der Sammlung von Bob Hyde retten können und er hat sie Dr. Boogie zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr ist die zweite Sammel-CD mit Schätzen aus der Sammlung von Bob Hyde erschienen, wieder fachkundig und liebevoll präsentiert von Dr. Boogie für das belgische Label Sub Rosa. Bear Traces, Nuggets vom Bob's Barn heißt die Sammlung. Zwei Songs von diesem Sammelalbum waren in der Songtrilogie von eben zu hören, zuerst Lenny D's Plantation Blues und gerade eben Paul Gaytons Driving Home Part 1. Zwischen den beiden Bluesnummern gab es eine andere Sorte Unterhaltungsmusik. Eine der bekanntesten Nummern des Bebop-Saxophonisten Charlie Parker, Ornithology, gespielt vom Trompeter Dizzy Gillespie und seinem Sextett Ende 1946. Star dieser Nummer war hier hörbar nicht der Bandchef, sondern der Step-Tänzer Ralph Brown. Diese Version von Ornithology mit Ralph Brown und Dizzy Gillespie ist in dem Film Jivin' in Bebop überliefert, einer abgefilmten Revue mit Jazz- und Bluesmusik diverser Stile und mit etlichen fulminanten Auftritten von Tänzerinnen und Tänzern. Auf CD überliefert ist Ornithology mit Ralph Brown und Dizzy Gillespie auf einer Sammel-CD von Saga Records aus dem Jahr 2003. Tap Dancing, Harlem, Broadway, Hollywood. Thank you. Highlights aus dem Jahr 2011 gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis zu den 3 Uhr Nachrichten. Das waren gerade 2 Instrumentals aus dem neuen Soloalbum von Booker T. Jones. The Road from Memphis heißt die Platte. Das englische Musikmagazin Mojo schwärmt im aktuellen Jahresrückblick, The Road from Memphis sei sein bestes Soloalbum. Und tatsächlich klingt die traditionelle Musik hier ganz besonders frisch. Unterstützt wurde Booker T. Jones unter anderem von der Rhythmusgruppe der Hip-Hopper und Neo-Funker The Roots. Drummer Questlove, Bassist Owen Biddle und Gitarrist Captain Kirk Douglas sind mit dabei. Ebenfalls dabei war Dennis Coffey, ein Gitarrenveteran der Studiobands des Motown-Labels in den 60er Jahren. Zu hören waren aus dem Album von Booker T. Jones Rent Party und The Wamp. Die Soul-Legende Booker T. Jones hatte schon mit 18 Jahren zusammen mit den MGs seinen ersten Hit. Gleichzeitig fungierten er und die MGs, Steve Cropper, Donald Dunn und Al Jackson, als Houseband des Labels Stax in Memphis, unter anderem für Sänger wie Otis Redding. In diesem Jahr wurde Booker T. Jones 67 Jahre alt. Road from Memphis heißt seine schöne neue Platte. Und wer sie im Vinylformat kauft, bekommt als Gratisbeilage die CD-Version des Albums umsonst mitgeliefert. Just They're rich men, I can't tell where they're hiding out. They gave me this life, and they refuse to hear me shout. And I look at them, they said, let's draft everybody. I said, I don't want to die. It's to our country, freedom's way. It's to our country and the fight for freedom's way. Tell your loved ones to get down on their knees and pray. I don't wanna die. Dieser Song, Mitch Ryder und eine blendend aufgelegte Begleitband waren das, live in Berlin am Ostersonntag, dem 6. April 1980. Mitgeschnitten wurde die Show, soweit ich weiß, von einem Westberliner Radiosender. In Fankreisen kursierten schon Kopien der Aufnahmen. In diesem Jahr erschien die Prima-Show erstmalig offiziell auf CD, veröffentlicht als Dreingabe der CD-Reissue von Ryders Album Live Talkies. An diesem und vielen anderen Höhenflügen Ryders waren damals beteiligt Drummer Wilson Owens, Bassist Marc Goujon, Keyboarder Billy Cernitz und die beiden Gitarristen Rick Shine und Joe Goots. Joe Goots hat hier die wunderbare Slide-Gitarre gespielt. Ich freue mich, hier jetzt darauf hinweisen zu können, dass Mitch Ryder im Februar nächsten Jahres wieder hierzulande live zu erleben ist, wie seit Jahren schon mit der bewährten Unterstützung der Band Engerling. Und jetzt Gelegenheit zu einer Zeitreise zurück ins Jahr 1968. Wir sind in Hamburg. In the bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit.

Das war Gelegenheit zu einer Zeitreise ins Jahr 1968 nach Hamburg. Wilson Pickett, Live in Germany heißt die Vinyl-LP. Veröffentlicht wurde sie 2009 von Crypt Records. Und gleich beim ersten Stück missfiel dem Tonarm unseres Plattenspielers hier die Pressung. Und er rutschte von selbst direkt in die Mitte des ersten Songs. Zu hören waren gerade Everybody Needs Somebody to Love, 99 and a Half und Mustang Sally. Die Aufnahmen scheinen tatsächlich auf Initiative eines hiesigen Fernsehsenders damals entstanden zu sein. Zumindest lassen sich Ausschnitte des Wilson Pickett's Konzerts in Hamburg auch auf YouTube bestaunen. We wanna see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, mambo, Santa Claus. We wanna see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, mambo, Santa Claus. You don't have to bring me a choo-choo train. My sis don't want a toy. Mom don't want a diamond ring, and Papa just wants some joy. We wanna see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, mambo, Santa Claus. We like your tummy big and round. Your kisses have got around. Just wanna see you mambo, and I hope you won't let us down. We wanna see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, mambo, Santa Claus. Does a mambo on a cane. My mom is learning too. You shouldn't feel any pain, cause we can do the mambo too. But we wanna see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, mambo, Santa Claus. Ah, mambo, mambo, amigo. Knapp zwei vorweihnachtliche Soundcheck-Stunden gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Big John Greer, anno 1954, mit I Wanna See Santa Claus Do the Mambo. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch ausgiebig Gelegenheit, einer längeren Suite des jungen irischen Gitarristen Cyan Nugent zuzuhören. Sixes and Sevens heißt die Suite. Sie nimmt die komplette zweite Seite seiner neuen LP Doubles ein. Cyan Nugent.